das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt Gänsehaut. Ich möchte gerne mit euch über eure bisher größte Gänsehaut sprechen, die ihr in eurem Leben erlebt habt. Vielleicht war das etwas Spukartiges, etwas sehr Gruseliges, was ihr erlebt habt. Das kann auch eine große Angst gewesen sein. Das kann auch irgendwie ein völlig abgefahrenes sexuelles Erlebnis gewesen sein. Es kann auch eine spektakuläre Freude gewesen sein. Da kriegt man ja unter Umständen auch eine Gänsehaut. Bin gespannt, mit euch darüber jetzt zu reden, über eure Gänsehaut. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, wie denn die Mehrzahl heißt. Über eure Gänsehaut. Ich glaube, das lassen wir lieber. Also, ich möchte mich gerne mit euch über eure Gänsehaut unterhalten. Wann habt ihr in eurem Leben die stärkste Gänsehaut bisher bekommen? 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Stefan. Und Stefan ist 24. Hallo Stefan. Hallo Domian, grüß dich. So, deine Gänsehaut. Ja, und zwar, ich befasse mich seit geraumer Zeit mit Tonbandstimmen. Mit Tonbandstimmen? Richtig, vielleicht sagt dir das was, vielleicht hast du auch schon mal was von gehört. Ja. Also, ich assoziiere damit, man nimmt irgendetwas auf und glaubt dann, Stimmen aus dem Jenseits zu hören. Richtig. Ja. Es gibt sie wirklich. Also, es ist wirklich kein Scherz. Also, ich habe jetzt auch seit Anfang des Jahres damit angefangen, mich zu befassen, seitdem meine Großeltern verstorben sind. Wann sind die verstorben? Meine Großmutter im Januar und mein Großvater gleich einen Monat danach. Also, der hat sich quasi das Leben genommen. Ja. Alles in diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. Genau. Mhm. Ja. Und und dann habe ich mal einen Bericht im Fernsehen darüber gesehen, über Tonbandstimmen, und habe mich auch im Internet erkundigt. Und da meinte ich so, probiere es doch mal aus. Weil ich bin halt so ein Mensch, ich bin sehr experimentierfreudig. Und sehr gut. Ja, dann habe ich es probiert und es klappt wirklich. So, wie hast du es gemacht genau? Also ich habe so einen Weltempfänger genommen, so einen Radiorekorder, mit so einem Verstärker, was man anschließt, mit einem eingebauten Mikrofon. Mhm. Und so kann man die Stimmen rauszehren, also man kann genau die Geräusche auch aufnehmen. Ja, und dann habe ich halt angefangen, mit denen zu kommunizieren. Ja, Moment, langsam. Auf welche Wellen gehst du? Auf die Mittelwelle? Auf die kurze Welle? Ich nehme ausländische Sender, also es ist am besten, dass man osteuropäische Sender nimmt. Also lange Welle? Genau. Und dann habe ich auch so ein externes Mikrofon. Ja. Und so ein Kassettenrekorder, was angeschlossen ist. Untersuchst du dir diese Sender irgendwo raus? Genau, da suche ich mir die Sender raus. Nimmst die auf? Und stand halt, dass die osteuropäischen Sender besser sind. Weil man die Sprache ja vielleicht auch nicht so gut versteht und denkt, die könnten aus dem Jenseits sprechen. Richtig. Und ich habe ja auch, also ich komme ja aus Griechenland und ich habe ja auch Griechisch dann auch gesprochen und habe es dann auch versucht, habe dann auch wirklich die Kassette eingespielt, habe das auch genau alles so gemacht und habe die Kassette dann auch 2 Minuten laufen lassen, dann habe ich wieder zurückgespult. Ja, und dann bekam ich dann auf meine Frage eine Antwort und das war also jetzt also die Stimme von meinem Großvater. Ich habe so, weil die ja dort drüben keine Stimmbänder haben. Moment, ich habe es immer, halt. Ich habe das immer nicht verstanden. Du nimmst Sender aus deinem Radio, aus dem Weltempfänger auf. Richtig. Auf der Mittelwelle, Langwelle, Kurzwelle, irgendwo. Genau, hab den Verstärker angeschlossen im Rekorder mit dem Mikrofon. Nochmal konkret gefragt, auf welcher Welle bist du denn? Das kommt immer drauf an. Also ich suche mir meistens immer so osteuropäisch. Also wenn ich was Russisches höre oder Tschechisches, dann mache ich immer so einen Sender an der Kippe. Also der steht direkt an der Kippe. Also man hört jetzt nicht die Radio Sprecher im Hintergrund, sondern man das ist keine Antwort Rauschen. Auf meine Frage. Das ist keine, bist du auf UKW, bist du auf lange Welle, bist du auf kurze Welle? Auf lange Welle. So, das hast du gerade schon mal gesagt, aber das haben wir so dahingesagt. So, dann nimmst du das auf. Richtig. So, und dann hörst du es dir wieder an hinterher. Und danach lasse ich das 2 Minuten laufen, also man sollte das 2 Minuten laufen lassen und dann spule ich die Kassette wieder zurück und dann höre ich mich, also die Anrufung, die ich mache, und dann, wenn man Glück hat, das ist nicht immer so, Aber ich hatte bereits schon oft das Glück gehabt, ja, und dann hatte ich meinen Großvater dran. Also ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn gefragt, warum er das gemacht hat, und dann kam tatsächlich eine Antwort von ihm zurück. Also der Großvater hat sich das Leben genommen, wie du gerade schon sagtest. Genau, richtig. Und wann fragst du denn? Zu welchem Zeitpunkt? Während du aufnimmst? Während ich aufnehme, genau. Und dann lasse ich die Kassette laufen, da höre ich ja gar nicht. Ja. Dann lasse ich das 2-3 Minuten laufen und dann spule ich wieder zurück. Und dann hörst du eine Antwort. Genau. Und dann in welcher Sprache? Das, was ich gefragt habe, und dann warte ich und dann hört man die Stimmen. Und wenn man Glück hat, hört man die sehr laut und dann auch mal sehr leise, mal sehr schnell. Das ist immer unterschiedlich. In welcher Sprache? Jede Stimme aus dem Jenseits, also bei den Thomas-Stimmen ist es halt so, die haben auch jeder, also die haben ihr eigenen Charakter. Zum dritten Mal, in welcher Sprache antworten die? Ach so, also ich auf Deutsch oder auf Griechisch, je nachdem, wen man ruft. Also mit meinem Großvater jetzt auf Griechisch, weil er jetzt nur die griechische Sprache verstanden hat. Dann hast du deinen Großvater gefragt, warum hast du dir das Leben genommen? Das habe ich gefragt. Ja, und was hat er gesagt? Hat er zu mir gesagt, also er hat sich nicht mehr wohlgefühlt, er wollte nicht mehr und es geht ihm dort besser. Ist nun keine große Neuigkeit, ne? Antwortet. Als ich ihn das zweite Mal gefragt habe, hat er daraufhin gar nicht mehr geantwortet. Ja. Aber er meint, es war halt besser für ihn und... Ja. Ist das keine große Neuigkeit, diese Antwort? Das hättest du dir auch so denken können. Mhm. Es ist jetzt kein... Er hat dir nicht etwas verraten, was sonst niemand wissen konnte, und dadurch hättest du dann erfahren, dass das wirklich eine Stimme aus dem Jenseits ist. Richtig, und das war ja nicht könnt nur die Stimme sein? Von meinem Großvater, sondern ich habe auch einige andere, also Kontakte aufgenommen, zum Beispiel zu meiner Großmutter oder zu einer verstorbenen Freundin. Nein, du hast mich nicht verstanden. Ich will damit sagen, das war ja eine beliebige Aussage, die angeblich dein Großvater da gesagt hat. Das kannst du dir ja auch so gedacht haben. Das ist ja nichts Neues, was er geantwortet hat. Völlig klar. Hat denn jemand anders das auch gehört auf dem Tonband? Ja, natürlich, klar. Ja. Mein Umfeld auch. Ja. Das kann jeder hören. Das kann jeder hören? Ja. Nur komisch, dass ich das zum Beispiel nicht hören kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das über Telefon ist. Also Nein, halt. Ich habe das auch schon ausprobiert, sowas. Das funktioniert bei mir nicht. Ach so. Mhm. Ja, dann glaubst du wahrscheinlich nicht so dran. Bitte? Bitte? Oder hattest du wahrscheinlich kein Glück gehabt? Ja, ich meine, wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja bewiesen. Aber es ist ja eben nicht so einfach. Und viele denken auch, dass sie sich das einbilden. Oder man hört dann irgendwas Kryptisches, was vielleicht auf dem Sender gesagt worden sein könnte. Und man glaubt dann, das ist eine Stimme aus dem Jenseits. Also so einfach ist der Fall ja nicht. Ich meine, ich habe mich auch mit einem Tontechniker unterhalten. Ja. Und, der meinte auch eindeutig, also man hört es, man hört da was. Man hört es. Okay, na, ich bin mal gespannt, ob wir da noch Anrufe kriegen zu diesem Thema. Sehr interessant, weil es ist wirklich eine Technik, wo ich wirklich sagen muss, ich finde es schade, dass sowas jetzt auch nicht irgendwo auch mal so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt. Ach, was meinst du, was da, was meinst du, was meinst du, Stefan, wie oft darüber schon berichtet worden ist? Und was meinst du, wie oft dieses schon als Humbug dargestellt worden ist, nachdem man das genauestens auch... Das finde ich so schade, dass die Leute dann immer gleich so Kritik ausüben. Man muss es selber mal ausprobieren, um wirklich auch dran zu glauben. Ja. Naja, es sind ja schon zahllose Experimente gemacht worden damit. Unter strengen Kriterien, wissenschaftlichen Kriterien. Und es hat sich kein einziges Mal als wahr und richtig erwiesen. Aber wer redet dann damit? Ich meine, ich habe keine Wahnvorstellungen, ich bin ein gesund denkender Mensch, ich arbeite. Also ich bin jetzt nicht jemand, der extrem jetzt da irgendwie jetzt jeden Tag krampfhaft versucht, da jetzt irgendwie Kontakt aufzunehmen. Mit wem hast du denn noch gesprochen aus dem Jenseits? Mit einer verstorbenen Freundin meiner Schwester. Mhm. Und die habe ich gefragt, warum, und sie kann man auch sehr gut verstehen, also mit der hatte ich auch schon einige Male Kontakt. Und ich habe sie auch gefragt, warum ich meine Großeltern nicht so gut hören kann. Und da meinte sie zu mir, weil sie noch nicht lange hier sind. Aber man kann sie sehr gut verstehen, also sie artikuliert sich auch sehr. Ich habe eine Idee. Und die Qualität ist sehr gut. Ich habe eine Idee. Ich habe immer den Eindruck, du verstehst nicht, was ich sage. Ich habe eine Idee. Ach so. So. Frag doch mal... Sprich doch mal Michael Jackson an. Ja, dann lachst du. Ganz ehrlich, habe ich das schon gemacht. So, und kam was? Da kam eine zarte Stimme rüber und meinte, er wurde umgebracht. Nun wissen wir es. Ja. Nun wissen wir, eine zarte Stimme hat gesagt... Ach, und dann habe ich noch nach den Bundestagswahlen am Sonntag gefragt. Das, und da kam eine Antwort, dass die SPD... Das wissen die Toten auch schon. kam rüber. Jetzt 2-3 Mal habe ich gefragt und dann kam zum dritten Mal eine Antwort. Du hast ja ein schönes Hobby. Das muss überraschen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses hat dir Gänsehaut gemacht. Ja. Es sei dir unbenommen, wenn es für dich so ist und du das so erlebst, mach es weiter. Skepsis sei aber erlaubt und ich danke für den Anruf. Ja, ich danke auch. Alles Gute, tschüss. Und ciao. Gänsehaut, ihr Lieben, das ist unser Thema heute. Und wenn ihr gerne euch mit mir darüber unterhalten wollt, dann meldet euch. Wann hattet ihr eure letzte Gänsehaut oder was war die größte, das größte Gefühl der Gänsehaut, das ihr in eurem Leben bisher hattet? 0800 220 50 50. So, und jetzt bin ich verbunden mit der Birgit und Birgit ist 48 Jahre alt. Hallo Birgit. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo Birgit. Grüße dich, schön, dass du da bist. Guten Abend. Das ist sehr schwer für mich. Ich habe heute einen Brief bekommen aus Düsseldorf und da wurde mitgeteilt, dass mein Onkel gestorben ist. Mhm. Und ich bin der letzte Erbe. Du bist der letzte Erbe? Richtig. Du kennst den Onkel gar nicht besonders mehr? Nee. Ich habe den das letzte Mal gesehen, vor ungefähr 15 Jahren. Ja. Und da sagte mir die Verwalterin, dass ich 130.000 Euro geerbt habe. Moment mal, du hast 130.000 Euro heute geerbt? Richtig. Von diesem Onkel, den du gar nicht mehr kanntest? Richtig. Und da klingt deine Stimme so verzagt? Ja. Warum? Freust du dich nicht? Nee. Warum nicht? Ich bin die Letzte, ich wollte mal Kontakt haben. Und mir wurde jeder Kontakt jedes Mal versagt. Was war denn da los? Warum gab es diesen Kontakt nicht? Wer hat den versagt? Die ganze Familie. Ich weiß es nicht. Wenn der Onkel der Letzte war, dann, das heißt, da war doch dann überhaupt keine Familie mehr. Ja, natürlich nicht. Mein Vater ist vor 2 Jahren verstorben. Hm? Der hatte eine Lebensgefährtin über 20 Jahre. Meine Mutter ist schon gestorben, da war ich 18. Und warum hat der Onkel denn dann von sich aus in den letzten Jahren nicht zu dir Kontakt aufgenommen? Ja, wie soll ich das erklären? Er war ein ungewünschtes Kind damals im Krieg. Er war ein ungewöhnliches Kind im Krieg? Meine Oma wollte ihn nie haben. Ach so. Mhm. Ein ungewolltes. Richtig, ein ungewolltes Kind. Und Dann kam ich als kleines Kind dann dabei, als Enkelin. Und ich war ein Liebling der Familie. Mhm. Und jetzt ist er tot. Ich habe da heute den Brief bekommen und ich habe jetzt diesen Nachlass und ich komme damit nicht klar. Sag mal, so ganz schlau werde ich ja nicht aus der Geschichte. Ja. Wann hast du denn das letzte Mal versucht, mit ihm oder zu ihm Kontakt aufzunehmen? Ja, voriges Jahr Weihnachten. Voriges Jahr Weihnachten. Und wer hat diesen Kontakt abgeblockt? Ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich habe ihm jedes Jahr eine Weihnachtskarte geschrieben. Glaubst du, dass er das gelesen hat? Und das wissen wir nicht. Weißt du ja nicht. Wisst ihr nicht. Keiner weiß das. Was für eine Erkrankung hatte er, weißt du das? Ja, wie gesagt, er war nicht gewünscht. Meine Oma war damals schon sehr alt, als meine Oma mit ihm schwanger war. Hm. Und er sollte abgetrieben werden und er war geistig zurückgeblieben. Ach, der war geistig zurückgeblieben? Richtig. Aber wir haben alles dann in Bewegung gesetzt und er hatte eine Ausbildung gemacht, also machen konnten als Gärtner. Ja. Hat er einen Vormund oder hat er so... Ja, der Vormund war mein Vater und der ist vor 2 Jahren gestorben. Aber der muss dein Vater doch gewusst haben, dass er ein recht großes Vermögen hat, der Onkel. Das ist gut. Mein Vater war Alkoholiker und den hatte ich auch keinen Kontakt, weil die Freundin von meinem Vater keinen Kontakt mit mir haben wollte. Okay, aber da muss doch jemand gewusst haben, dass er so viel Geld hat. Nein. Woher hatte er das Geld überhaupt? Der Anwalt und so, die nehmen alle angespart. Wir wissen es nicht. So viel Geld? Ja. Wie alt ist er geworden? 63. Ja, wenn er immer sparsam war in seinem Leben. Und Ist dir das jetzt peinlich oder unangenehm, dieses Geld anzunehmen? Ja. Versuch's mir nochmal zu erklären, warum. Du hast doch, dich verbindet doch keine Schuld. Doch, mit ihm. Als Kind war ich doch mit ihm immer zusammen. Er sollte, als ich ein kleines Kind war, sollte er auf mich aufpassen, wenn die Kegeln waren. Mhm. Und jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Ich habe immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich verstehe schon. Aber warum hast du warum hast du ein schlechtes Gewissen, das Geld anzunehmen? Ich kann das nicht. Das tut mir also weh. Ich habe keine Familie mehr. Dir tut es weh, dass er gestorben ist. Dir tut es weh, dass du keinen Kontakt hast. Und vor allem, der ist anonym jetzt auch beerdigt worden. Achso, du hast gar nichts davon mitbekommen. Nein. Hm? Also auf dich bricht jetzt die ganze Familientragik ein. Ja. All das, was in den Jahren falsch gelaufen ist und schief gelaufen ist und plötzlich stehst du da mit dem Geld und eigentlich willst du gar nicht das Geld, sondern wenn du die Zeit zurückdrehen könntest. Für meine Familie wieder, ja. Genau, dann ein schönes Familienleben. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Das kann kein Geld der Welt mehr richtig. Das geht nicht. Als mein Vater damals gestorben ist, da habe ich einen Anruf bekommen. Hör mal, dein Vater ist tot. Guck mal, wie du unter der Erde kriegst. Das war der einzige Kommentar. Das kann aber nicht sein. Wo soll ich das Geld hernehmen? Ich habe eine Familie gerufen in Düsseldorf. Ja gut, jetzt habe ich das Geld. Das kann nicht sein. Frage, wie stehst du denn überhaupt finanziell da? Ist das eigentlich... Null. Bitte? Null. Null? Nix. Null. Nix. Also Hartz IV oder was? Ja. Ach so. Das heißt, eigentlich ist dieses Geld eigentlich rein materiell gesehen ein Segen für dich. Richtig. Aber es hat einen üblen Beigeschmack. Richtig. Das Ganze. Richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass du es ausschlagen wirst, das Erbe. Na, kann ich ja nicht. Ich bin ja die Einzige. Die finden ja dann keinen mehr. Ja, na gut, ich weiß nicht, wie das dann ginge. Dann wird es vielleicht für allgemeine Zwecke oder aufgeteilt. Nee, ich versuche jetzt erstmal dann das Grab aufrechtzuerhalten, wo meine Mutter drin liegt, mein Opa. Aber sag mal, Birgit, das ist ja dann ein ganz verrückter Tag heute, der einem wirklich Gänsehaut bringt. Das mach mich fertig, ne? Ja, wenn du eigentlich eine arme Frau bist und wenig Geld hast. Ich hab nichts, sondern ein Stück Brot im Kühlschrank. So, und dann kommen plötzlich 130 sagst du, ne? Ja, 130.000 Euro. 130.000 Euro, das ist ja eine irre Summe Geld. Was ist denn das für ein Gefühl, allein was das Geld jetzt betrifft? Gar nichts, im Moment nichts. Kannst du dir gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet? Nee. Hm. Mein Mann geht immer arbeiten. Wir haben 3 Kinder. Ja. 2 wohnen nicht mehr hier, einer wohnt noch hier. Und was macht denn der Mann vom Beruf? Kraftfahrer. Kraftfahrer? Ja. Also ihr habt wirklich verdient, das Geld. Und nötig auch, das Geld. Ja, theoretisch ja, aber... Ja. Was ich dich jetzt unbedingt fragen muss, Birgit, dass diese ganze familiäre Geschichte so verquast ist, wie du es gerade angedeutet hast. Ja, wir haben es gar nicht richtig verstanden, aber das ist auch gar nicht nötig. Wir wissen jetzt, dass es sehr verquast war. Trägst du daran in irgendeiner Weise Schuld? Nee. Ganz sicher nicht. So, pass mal auf. Dann kannst du es auch mit gutem Gewissen annehmen, das Geld. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, meinen Kindern damit zu helfen. Ne? Ja, du kannst ja ein bisschen was spenden, aber ein bisschen habt ihr es auch verdient, finde ich. Du hast 3 Kinder, sagst du, dann du, dein Mann, ihr habt nicht viel Geld, gönnt euch mal was. Und kannst ja auch, natürlich kannst ja auch ein bisschen was spenden, das ist ja auch immer gut, kann man ja auch. Aber wenn du für dich ganz klar sagst, wenn du eine reine Seele hast in der Beziehung, dass du sagst, ich bin daran nicht schuld, dass das alles so schrecklich gelaufen ist, dann darfst du das Geld auch guten Gewissens annehmen, finde ich. Und freue dich drüber. Ja. Freue dich. Dann hast du auch, du hast wahrscheinlich auch eine schwere Zeit schon hinter dir oder teilweise ein schweres Leben. Die letzten 10 Jahre. So, dann ist das jetzt auch mal etwas Sonnenschein für euch, zumindest was das Materielle anbelangt. Meinst du? Ja, finde ich. Ich kann deine Gefühle verstehen, so wie du es gerade angedeutet hast, dass da 1000 Erinnerungen hochkommen. Und das ist hart alles, ist ja. So hart, ey. Da wirst du von einer oder anderen Tag damit konfrontiert, ne? Hm. Aber der lebt nicht mehr, dann rufst du da an, dann sagt dir eine Frau, Gott sei Dank, jetzt habe ich den letzten Erben gefunden, den einzigsten Erben. Hm. Setzen Sie sich mal, Sie haben 130.000 Euro gehabt. Kann man doch gar nicht in dem Moment verstehen. Das kriegst du nicht gebacken, ne? Ja. Mensch, Birgit, ich möchte, dass du dich ein bisschen freust zumindest. Ich kann es noch nicht. Das ist so hart. Sag mal, wie geht denn das jetzt weiter? Musst du dann irgendwo zum Notar gehen? Oder? Ja, ich soll den Erbschein da fertig machen. Mhm. Und dann kriege ich das Geld. Also ich bin die einzigste Erbin. Ich habe ja keine Erbgemeinschaft, die mir das versucht hat, heute zu erklären. Ja. Und ich soll zum Notar, ich mache diesen Erbschein und dann kriege ich das Geld. Und die wissen ja auch noch nicht, was auf diesen ganzen, der hat auch noch Fonds gehabt und so, wie viele Tausende da noch drauf sind. Das heißt, da kann das ist doch gar nicht ausgerechnet. Das Verrückte finde ich, dass dieser Mann, der wahrscheinlich sein Leben lang auch nicht viel Geld verdient hat. Der hat genug Geld verdient, der hat noch nie was ausgegeben. Ach so. Der hat wie Dagobert Duck. Ach so, immer gesammelt richtig. Und ganz sparsam gelebt. Richtig. Viel gearbeitet, viel richtig. Nebenher gearbeitet vielleicht ja. auch. Mhm. Mhm. Aber das kriegt man alles aus dem Nachhinein raus, weil, wie gesagt, ich habe jedes Jahr Weihnachtskarte, mhm. Geburtstagskarte, es kam nie was zurück. Ja, aber und dann kriege ich den Schein, er ist tot. Birgit, dann hast du doch das getan, was du tun konntest. Du hast immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen, hast ihm sogar zu Weihnachten und zum Geburtstag geschrieben. Dann waren das alles unglückliche Umstände, dass es nicht besser verlaufen ist. Mach dir mal nicht so ein schlechtes Gewissen. Schlaf jetzt erstmal eine Nacht drüber. Nimm heute mal ein paar Baldrian-Tropfen, damit du schlafen kannst. Und morgen sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Und macht euch ein bisschen ein schönes Leben. Okay. Alles Gute, dir und deiner Familie. Okay. Tschüss. Tschüss. Mann, liebe Birgit. 130.000, das ist ja eine Menge. Ja, Gänsehaut heißt das Thema. 0800 220 50 50 und hier ist Dirk. Hallo Dirk. Hi Domian. Dirk, wie alt bist du? 44. 44. Hm? Wann hattest du deine letzte Gänsehaut und warum? Das war 99, wo ganz Deutschland die Sonnenfinsternis sich angeschaut hat. Ja, das war wirklich ein mystischer Moment, da hast du recht. Erzähl mal, wie du das erlebt hast. Ja, also wahrscheinlich auch durch den ganzen Medienhype, der damals war, haben wir dann beschlossen, weil das Wetter ja ziemlich schlecht wurde, an Plattensee zu fahren, weil da die Wetteraussichten noch ziemlich gut waren. Ah ja, Ungarn. Ungarn, genau. Mhm. Und dann sind wir halt an dem Tag vorher sind wir losgefahren, mittags um 12, ohne Vorstellung, wie weit es noch eigentlich ist. Von wo seid ihr losgefahren? Aus Hessen, Nähe Frankfurt. Oh ja, das ist natürlich ein ganzes Stück. Ja, und dann kamen wir halt nachts um 12 an und wussten halt auch nicht, dass der Plattensee so das Zentrum des Tourismus da unten war. Also vom ehemaligen Ostblock und mussten erst im Auto schlafen. Ja. Und dann war halt das erste Erlebnis, dass wir morgens wach wurden und es hat uns ins Schiebedach reingeregnet. Und dadurch war natürlich das ganze Erlebnis dann erstmal gefährdet. Dann haben wir noch versucht, irgendwie rauszufinden, wo wir hinfahren sollten, haben noch in Deutschland angerufen. Ja. Aber ja, es hat sich dann doch gebessert und wir sind dann zum Bäckern hochgefahren und zum Mittag war praller Sonnenschein und wir haben es halt komplett gesehen. Die Sonnenfinsternis war mittags, ne? Die war so kurz nach 12, ja. Genau, kurz nach 12, ja, genau. Mhm. Ja. Das haben auch sicherlich viele, viele Deutsche hier gesehen, so ja. Stuttgart, also ich kenne auch ein paar, die Stuttgart, München da unten rum gesehen haben, aber nur durch Wolkenlücken und so und da unten, also das hat mich schon dann ziemlich umgehauen. Mhm. Bist du da ein bisschen auf den Berg gefahren? Ja, das war direkt am See eigentlich. Wir waren oben am See, direkt in der Zentrallinie und haben auf dem Plattensee halt runtergeschaut. Und ja. Wie viele Leute waren um dich herum? Ich war ganz allein mit meiner damaligen Freundin. Ach so, ganz alleine. Mhm. Kannst du das Gefühl beschreiben, was genau in dem Moment so in dir vorging, als du das gesehen hast am Himmel? Ja, also ich mag auch so Gewitter und so halt Naturphänomene ziemlich gern und gab in meinem Leben bis jetzt noch nichts, was mich halt so wirklich so umgehauen hat, wie jetzt die Sonnenfinsternis, wo ich jetzt vorher eigentlich nie gedacht hätte. Wobei so, also alles, was vorher ist, so diese partielle Bedeckung, wo man immer mal guckt, wenn es in der Zeitung steht, ist nicht so das Ding. Also der eigentliche Effekt ist erst wirklich, wenn sie total wird. Halt, wenn wie war die Stimmung? Wie sah da die Welt und der Plattensee aus, als sie ganz verfinstert war? Ja, das ist halt gerade das bei Sonnenfinsternissen, das geht ja schon 2 Stunden vorher los. Dann geht der Wind hört auf, das Licht wird grau, die Vögel gehen schlafen und es ist halt Windstille in dem Moment. Und dann hat man halt über sich absolute Schwärze und rund um sich ist wie früher in Kinos, wenn so das Licht runterdimmt. Also man hat Sonnenuntergangsstimmung rund um sich, 360 Grad. Mhm. Und dann halt gerade der Moment, wenn es halt umklappt und der Mond total davor geht halt. Mhm. Ja, bleibt, ich habe das nämlich auch nicht richtig verfolgt hier in Deutschland, bleibt, wenn der Mond davor steht, wenn er perfekt davor steht, bleibt noch so ein ganz kleiner heller Rand. Kann man den sehen? Ja, es ist halt wirklich ein Umklappen. Also man hat so einen Perlschnur-Effekt, dadurch, dass die Sonne durch die Mondtäler scheint. Mhm. Dann sieht man so kleine, hellere Flecken und dann macht es wirklich so Pass. Und das ist eben der Moment, der einen so umhaut. Mhm. Das habe ich auch, also ich war später nochmal in Kappadokien in meiner Sonnenfinsternis. Gerade der Moment, wenn es halt total wird, dann sieht man halt die Corona. Die sieht man vorher halt gar nicht, weil die Helligkeitsunterschiede halt so immens sind. Mhm. Und dann macht es so Pass und man sieht halt dieses Bild, was man so kennt von der Totalität, dass halt so rundherum die Corona ist. Und und in dem Moment habe ich halt auch auf allen Videos, die ich da hatte, dann merkt man halt auch wenn Menschen dabei sind, dass das halt alles so ein Raum durch die Menge geht, dass halt alle so irgendwie so weggezoomt werden in dem Moment. Und wie lange hielt dieser absolute Moment an? eigentlich die komplette Totalität, also 4 bis 5 Minuten. War das 4 bis 5 Minuten. Glaube ich. Du hast die ganzen Fachbegriffe schon drauf, merke ich. Corona, Totalität und all die ganzen Sachen. Na gut, 4 bis 5 Minuten war es dann so. Man kann aber, es ist ja nicht stockfinster, es ist so ein Zwielicht, ne, kann man vielleicht sagen. Es ist schwierig, also überall ist es schon dunkel. Man sieht halt auch, man sieht die Venus, man sieht größere Planetensterne. Also die Bläue des Himmels ist auch weg. Die ist eigentlich weg überall. Wobei am Plattensee, da war noch so ein leichter Schleier dann über mir und ich habe 96, bin ich nochmal nach Kappadokien gefahren in Anatolien. Wo liegt das denn? Zentraltürkei, Anatolien. Ah ja. Und da war halt absolut klarer Himmel und da war, das Einzige, was im Himmel war, waren halt 2 Ballons, die auch noch gefeuert haben, so links und rechts von der Sonne. Und da war wirklich absolut schwarze Sonne. Also es gibt ja von Placebo, gibt so ein Plattencover, wo diese auch so eine Totalität ist. Also es sah wirklich so aus. Ich glaube, da kann man sich ausmalen oder sich vorstellen, was das für eine ungeheure Auswirkung auf Menschen in früheren Jahrhunderten oder Jahrtausenden gehabt hat, die nicht genau wussten, was das bedeutet. Ja, also ich habe von mir auch nicht erwartet. Also ich bin da runter, wahrscheinlich auch wegen dem Medienhype und weil alle hin wollten und so. Bin zwar schon naturwissenschaftlich interessiert und so, aber wie es mich dann wirklich weggestummt hat, das hätte ich nicht erwartet. Also das ist verrückt, ne? Wir wissen heute genau, was das ist. Das ist völlig erklärbar, es ist nichts Mystisches, gar nichts. Und trotzdem, wenn man das dann erlebt, hautnah, ist man ganz irrational berührt. Ja, also es hat mich wirklich umgehauen, obwohl ich sonst eher nicht so leichte Masse gebaut bin, als ich hätte echt Tränen in den Augen, als ich gesehen habe. Also du hast es jetzt 2-mal erlebt. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass das intensivste Erlebnis deines Lebens bisher war? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist natürlich eine Aussage. Und das zweite eigentlich auch wieder, wobei ich dann dachte, dass das erste Mal, gut, das war was, das hast du noch nicht gesehen, aber das ist jedes Mal, das ist schon gewaltig. Kann man, ist das eigentlich immer so bei einer Sonnenfinsternis, dass es Windstille gibt? Ja, das ist, glaube ich, immer so. Wie ist das erklärbar? Schwierig, weil der Wind durch die Sonne angetrieben wird, denke ich. Ach so, da gibt es dann einen Zusammenhang. Ja, es gibt aber nachts, aber nachts ist ja auch Wind, wenn keine Sonne scheint. Na, wir beiden Laien, wir wissen das nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Ja, ja. Aber schon verrückt, wenn es dann windstill wird und die Vögel sind ganz ruhig und ich erahne schon, was das für ein Gefühl war und was für eine Stimmung da geherrscht hat. Ja, das ist vor allem auch ein Licht, was man so gar nicht kennt. Es wird halt ein ganz graues Licht kurz vorher. Ja, genau. Das ist bei Dämmerung wird es ja eher rot erstmal. Ja, genau. Ja. Das ist halt was, das kennt man so nicht. Ja. Ganz fremd. Wann gibt es eigentlich die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland? Weißt du das? Das dauert noch. Das ist irgendwie erst Ende des Jahrhunderts, glaube ich. Aber weiß ich nicht sicher. Ach so, erleben wir nicht mehr. Doch. Doch? Das glaube ich schon. Naja, wenn es Ende des Jahrhunderts ist, dann... Ja, ich weiß es nicht genau gerade, aber es gibt nächstes Jahr gibt's eine ganz tolle, die geht über die Osterinseln und da habe ich schon überlegt, ob ich reinfahren soll. Ja, ist das so verrückt, dass du dann überlegst, so eine weite Reise zu machen, um das normal zu leben, erleben? Ich wollte schon fast nach Novosibirsk fahren, das war glaube ich jetzt vor ein paar Jahren, war über Russland da oben eine. Ja. Und dies Jahr war eine in China, wobei da war ich eigentlich auch ganz froh, dass ich nicht hingeflogen bin, weil da war das Wetter relativ schlecht. Ja. Aber ich würde es schon gerne nochmal mit einem größeren Urlaub verbinden. Ja. Also Osterinseln. Dieses Jahr wann? Oder nächstes Jahr wann? Im Frühjahr nächsten Jahres. Ja. Ganz genau weiß ich es auswendig auch gerade nicht. Naja, das kann man rauskriegen. Ja. Dirk, danke für deinen Anruf und deine Schilderung. Danke. Alles Gute, tschüss. Die Gänsehaut von ihrer Gänsehaut erzählt uns jetzt die Doris, und die ist 54. Hallo Doris. Ja, hallo Dom. Ja. Hallo Doris. Ich habe eine Tote gefunden. Das war jetzt Vatertag dieses Jahr. Wollte ich mit meinem Hund spazieren gehen am Blauen See in Ratingen. Und wo ich lange nicht war und war morgens früh und dann gehe ich da den Berghang runter und sehe ein Fahrrad stehen am See. Ja. Und denke, jetzt stellen sie ihren Müll schon da ab. Ja. Gehst du gleich mal gucken, was da los ist. Und dann habe ich mir noch Zeit gelassen, an der Freilichtbühne geguckt und so, Programm. Und dann kam noch ein älteres Ehepaar da lang und ich dachte, haben die das nicht gesehen da, ein Fahrrad und so. Und naja, dann ging ich dahin mit meinem Hund Und dann lag da jemand auf dem Bauch und dunkel gekleidet. Hat der Hund angeschlagen und gezerrt? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nein. Ganz komisch. Und er lag ganz, ganz frei, also nicht im Gebüsch versteckt irgendwie. Nein. Es lag ein Mensch. Ja. Am Ufer. Im Wasser ein bisschen? Oder? Nein. Nein. Einfach so auf dem. Ja, und der Mensch lag auf dem Bauch? Ja, und dann sah ich, dass der gespuckt hatte. Weil und dachte, oh Gott, da schläft einer seinen Rausch aus. Ja, war das eine Frau oder ein Mann? Ich dachte, ein Mann. Es war aber eine Frau, hat sich nachher herausgestellt. Und dann habe ich gedacht, guckst du mal, was da in der Tüte ist am Fahrrad und so. Ich dachte, Alkohol vielleicht oder so. Ja, und dann war da aber nur Saft und eine Zeitung drin. Währenddessen warst du mit diesem Ehepaar, ihr standet dort. Nee, das Ehepaar war weggegangen. Ach, die waren schon wieder gegangen? Ja. Die interessierte das gar nicht so? Nee. Da warst du alleine in der Situation? Die habe ich nachher getroffen und dann habe ich die gefragt, ob die nichts gesehen haben. Doch, da stand ein Fahrrad, haben die gesagt. Moment, jetzt weiter. Du hast die da liegen sehen, hast gedacht, die ist erbrochen und schläft sich ein Rausch aus. Dann gehst du zum Fahrrad, guckst, ob da Alkohol ist. Da war kein Alkohol. Ja, und was dann? Dann dachte ich, oh, dann schläft derjenige und fühlte an der Hand und die war ziemlich kalt. Und dann dachte ich, oh, der schläft aber schon lange da. Immer noch denkend, der hat wirklich geschlafen. Ja. Und dann habe ich aus der Tüte eine Zeitung abgerissen, so ein Stück, und habe erstmal dieses Spucke und Erbrochenes weggewischt. Boah, du hast aber auch Nerven, Mann. Ja, ich habe viel mitgemacht. Mein Sohn ist vor 11 Jahren in meinen Armen gestorben. Und ja, dann stehst du da und dann denkst du, musst du jetzt reanimieren oder nicht? Also habe ich ihn gerüttelt auf dem Rücken und dann kam so ein bisschen Luft raus, so ganz eben. Oh, dachte ich, nee, dann kriegt er ja Luft. Da dachtest du immer noch, die Person lebt. Wäre ein Mann. Und dann habe ich die Hand gefühlt gehabt und die war ein bisschen bläulich. Ja, und dann gegenüber am Seeufer, ich hatte kein Handy mit und nix und keine Menschenseele, außer diesen Leuten eben. Und dann am Seeufer war ein Bootsverleih und dann habe ich gerufen, Hilfe, Hilfe, über den See rüber. Und die kamen dann, ließen sich noch ein bisschen Zeit und dann kamen die angerudert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was machst du, wenn du jetzt reanimieren musst oder so, ne? Beatmest du da in das Erbrochene rein oder wie? Ja, und dann kamen die also an und sagten direkt, ja, zyanotisch, tot. Ich sag, wie, haben Sie da Ahnung von? Ja, haben wir öfter mit zu tun. Ich kannte diesen Ausdruck zyanotisch von meinem Sohn her, der war mehrmals, haben wir den wiederbelebt selber. Was heißt dieser Ausdruck? Ja, Luftnot und eben Erstickungstod, so. Ach so. Denke ich. Ja. Vom Herzen her. Habt ihr denn dann diese Person rumgedreht? Ja, dann wollten die rumdrehen, dann habe ich gesagt, nein, nicht rumdrehen, dann erstickt die an der, ich dachte ja immer noch er, und dann erstickt er an seinem Schleim da. Ja, und dann habe ich dreimal, also am Rücken gerubbelt und dreimal kam da Luft raus. Und dann haben die Männer den Notarzt gerufen, aber das hat sehr lange gedauert, bis jemand kam. Da ist die Zufahrt sehr schwierig, oder ich weiß nicht, man hat zwei Zugänge. Also hätte die Person noch gelebt gehabt, wäre sie bis dahin verstorben gewesen? Ja, aber weil ich dachte, man nicht. Jetzt kam irgendwann der Notarzt? Ja, dann kam die Polizei zuerst und die stiegen aus und sagten, ja, zyanotisch, tot. Und dann habe ich gesagt, nein, die atmet noch und wieder gerubbelt. Hin und her und hin und her. Aber es stellte sich heraus, dass die Person definitiv... Ja, und dann kam der Notarzt und dann haben die rumgedreht und die Frau, ne, stellte sich dann raus. Ja. Ja, und da bin ich dann gegangen, bevor sie diese Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht haben. Das brauchte ich nicht, habe ich bei meinem eigenen Kind gesehen. Aber es war, du hast es erfahren im Nachhinein, dass es sinnlos war? Ja, und Gott sei Dank, also die Zeit war ganz schlimm. Ich bin dann gegangen, bin nochmal zurückgegangen und habe mir die Hände desinfiziert und so. Und dann habe ich bei der Polizei nachgefragt. Ja, war das jetzt ein, war das ein Mord? Nein, das war ein Selbstmord. Das war ein Selbstmord. Und dann habe ich die... Wie hat die, diese Person, die Frau, sich umgebracht? Weiß man das? Ja, das ist nachher alles gesagt worden. Wie hat sie es gemacht? Also mit Tabletten. Ach so. Hatte sie mit und hatte auch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und lange geplant und wohl bewusst auch zu diesem Ort und ist da an dem Ufer zusammengesackt und da liegen geblieben. Ja. Und du hast sie gefunden. Ja, das war schlimm. Ja, das glaube ich. Das ist dann auch wirklich eine Gänsehaut im ganz schlimmen Sinne. Ja, vor allen Dingen, weil ich nicht wusste, ob ich sie hätte reanimieren können, weißt oder du, nicht. Was mich gerade auch wieder entsetzt, was du erzählst, wir sind gerade groß in der Diskussion wegen des schlimmen Vorfalls in München und reden alle über Zivilcourage. Dass ja. diese beiden alten Leute, die bei dir waren am Anfang, dass die einfach weggegangen sind. Ja. Unter Umständen hätten die auch helfen können und hätten was machen können, aber die gehen weg. Ja, das war sehr dunkel da. Sie war dunkel gekleidet und man musste da schon genauer hingucken. Aber ich denke auch, dass die ganze Gesellschaft sehr nachfahrig umgeht mit solchen Dingen. Ich denke da nur an einen liegen gebliebenen Pullover in einem Bus in Berlin. Da kümmerte sich kein Mensch drum, ne? Sowas mal abzugeben. Naja, aber das sind kleine... Naja, das sind nur kleine, das sind Kleinigkeiten. Ja. Also das war dein Gänsehauterlebnis. Ja, und dann war so schlimm. Ich war dann bei der Polizei, habe nachgefragt und dann sagten die noch, ja, die Frau, die da vor Ort war, hat gesagt, der Tod wäre sofort eingetreten. Die einzige Frau war ja ich. Mhm. Und dann war ich also auch nicht weiter. Dann konnte ich nicht schlafen. Und der Seelsorger, den ich angerufen habe, der hatte gesagt, er glaubt, dass ich instinktiv richtig gehandelt hätte. Mhm. Aber ja, dann kam eben erst eine Woche später ein Anruf von der Polizei. Ja. Weil ich machte mir Sorgen um die Hinterbliebenen. Lass mich mal kurz noch was fragen. Die konnten doch sicherlich bei der Obduktion feststellen, wie lange die Frau schon verstorben war. Ja, das haben sie. Und wie lange war sie schon tot? Die war schon 2-3 Stunden. Zwei, drei Stunden. Ja. Und dann hatte ich mir Sorgen gemacht, eben, dass die Hinterbliebenen ja sicher gerne mit demjenigen sprechen. Genau, würden, genau, ja. Die letzten, ja, weiß ich, die die Frau gefunden hat. Ja, und hatte auch gesagt, dass ich bereit wäre dazu. Mhm. Und dann kam eine Woche später also der Anruf, dass die Tochter mich sprechen wollte. Und dann hatte ich mir instinktiv gewünscht, dass die an diesem Abend jetzt käme. Mhm. Und die kam auch, ohne vorher mal anzurufen oder so. Und das war auch sehr denkwürdig, dieses Treffen. Warum? Wir hatten uns viel zu sagen. So an was so... Ja, Tod und sowas. Achso, also war das für dich ein gutes Treffen, dass ihr nochmal darüber reden können? Ja. Ja, also es hat dir gut getan und wahrscheinlich der Angehörigen auch, nochmal darüber zu sprechen. Ja, ich denke. Ja, glaube ich auch. Mensch, Doris. Ja, so ist das. Ja, hast du das einigermaßen jetzt verwunden? Das liegt ja nur einige Zeit zurück. Ja, ich weiß nicht, weil ich jetzt heute angerufen habe, anscheinend doch nicht. Ja, das fällt dann, ja, es ist ja auch noch nicht so lange her. Sehr nachhaltig. Aber du hast das Richtige gemacht und du hast dich um die Frau gekümmert und hast Hilfe geholt. Du bist nicht wie die anderen Leute einfach weggegangen. Das ist dann schon mal sehr richtig und sehr gut. Ich habe auch schon mal eine Tote wiederbeleben wollen. Die war bei uns im Haus gestorben, saß auf der Toilette, eine ältere Dame. Der Mann war im Haus und ich. Und dann rief er um Hilfe und dann wollte ich sie reanimieren und er sagte, nein, wir haben abgemacht, dass wir nichts unternehmen. Das ist aber schon länger. Also, mit dem Thema vertraut. Ja. Liebe Doris, ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Mhm. Wünsche dir alles Gute. Danke für eure Sendung. Und vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss, Doris. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht Gänsehaut. Was war euer ultimatives Gänsehaut-Erlebnis? Im vielleicht traurigen, schaurigen Sinne, vielleicht aber auch im ein bisschen schrägen Sinne oder im sexuellen Sinne. Gibt es ja auch diverse Erfahrungen, wo man plötzlich etwas entdeckt oder etwas macht, Sexuelles, was einem die pure Gänsehaut auf die Haut treibt. Also 0800 220 5050. Herzlich willkommen, Matthias, 43 Jahre alt. Matthias. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Matthias. Ja, so, hallo. Dein Gänsehauterlebnis. Zwei Stück. Das erste, da möchte ich anknüpfen an den ersten Anrufer, der ja diese Stimmen da gehört hat. Ja, die Toten im Radio. Ja, genau. Ja, die Toten im Radio, ganz genau. Und ich hatte damals, also wie gesagt, 43, als ich so etwa 19 war, hatte ich eine Sportkameradin namens Susanne. Ja. Die hatte beide Eltern verloren durch Krebs und Unfall sehr schnell. Und ihren Bruder, der auch noch meinen Namen trug, der war schwerbehindert und lebte in einem Heim. Und sie lebte ganz allein nun in diesem großen Haus, das eigentlich für 4 Personen war, draußen auf dem Dorf. War sehr unglücklich mit der Situation und beschäftigte sich damit, Kontakt aufzunehmen, also auch mit ihren Eltern. Und ich habe ihr geholfen. Ich habe damals so gebastelt und gab ja diese Bausätze damals, das ganz schnell hießen. Da konnte man auch so Sender bauen, die weißes Rauschen erzeugten. Und das war wichtig. Man musste das weiße Rauschen haben, weil das weiße Rauschen alle Töne in sich hat und diese Leute aus dem Jenseits dann eben die Töne, die sie brauchen, rausfiltern und daraus. Oder man hört bei meinem Lachen, ich habe daran nicht so groß geglaubt. Ja. Die Verzweiflung von Susanne habe ich natürlich auch verstanden. Also ja, natürlich, klar. Es ist auch legitim, dann solche Strohhalme zu greifen. Ja, muss man mal probieren, bin ich da also hin. Hatte das Ding schon zu Hause gebaut und haben wir noch einen Tonband dran gehängt. Ist natürlich jetzt auch die Geschichte, Tonband noch dran gehängt. Und dann hat sie so Fragen gestellt und ich hatte so das, ich kann das gar nicht mehr so genau sagen, was sie gefragt hat, nur ich hatte immer das Gefühl, Mensch, Mädchen, du fragst so kompliziert, du musst einfacher fragen, wenn die sich da überhaupt drauf einlassen sollen. Und ich habe dann irgendwann gefragt, wie viele seid ihr denn? Und da kam auf einen Schlag, wir sind 4, in einer hohlen Männerstimme. Wir sind 4? Wir sind 4. Und das hast du auch gehört? Das habe nicht nur ich gehört, das war auch auf dem Ton. Das war auf dem Moment. Das konnten wir wieder spielen und nochmal spielen und nochmal spielen. Wow, das ist ja wirklich gruselig. Wieso vier eigentlich? Kann ich dir alles nicht sagen, weil ich bin wahrscheinlich kreidebleich oder grün geworden, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich breche das jetzt ab, entschuldige 3 bis 4 Mal. Möchtest du überhaupt in diesem Haus bleiben oder mit mir fahren, was mir übrigens lieb gewesen wäre, weil ich musste noch, war damals zu Teilungszeiten, über Land, über die alte B1 von Schöningen nach Braunschweig fahren, noch an so einem Müllwerk vorbei und so weiter. Mhm. Und sie wollte aber da bleiben, er hatte den Mumm, ich habe ja auch das Gerät da gelassen, ich bin nach Hause gefahren mit meinem Käfer und habe alle 2 Sekunden diese Lampe über mir eingeschaltet, weil ich das Gefühl hatte, da hinten sitzt es und will mir nochmal was erzählen. Das war natürlich nicht so und das war auch alles nicht, nur das Problem ist, bis heute, das hat mich auch eben deine Redaktion gefragt, auch völlig richtigerweise, na, hast du nicht auch das Gefühl, da ist dann plötzlich der Russensender reingekommen oder sonst irgendwas? Nein! Das Gefühl habe ich einfach nicht. Aber die haben auf Deutsch geantwortet, wir sind 4. Ja, aber in was für einer Deutlichkeit? Wir sind 4. Und übrigens, das sind die einzigen 3 Worte, die ich jemals, darf ich so sagen, ich weiß es ja nicht, aus dem Jenseits gehört habe. Ich habe das nicht mehr gemacht. Schau mal eben. Hast du dieses Band aufbewahrt? Susanne hat das wohl noch. Weil das ist ja der Beweis dann. Sozusagen, ja. Hat denn diese Freundin, die Susanne, noch weiter solche Experimente gemacht? Hat sie mir später erzählt, ja, aber ich wollte das nicht mehr so genau wissen. Mich hat das ein bisschen verstört. Also ich hatte das fast richtig erschüttert. Und ich muss das auch nicht wissen, ob das möglicherweise so ist oder nicht. Also ich fühle mich schon sehr wohl so im realen Leben, sage ich mal. Im Diesseits. Und ich habe auch gerade schon zur Redaktion gesagt, wenn ich das Gefühl haben müsste, mir guckt dauernd jemand zu, der mir sagen kann, wir sind 4, dann könnte ich auch gar keinen ungehemmten Sex mehr haben, müsste man ja dauernd eine Bettdecke machen und da kommen die womöglich auch noch hin, dann sagen wir sind 4. Ich war gerade am Anfang bei Stefan sehr skeptisch und es wird ja auch viel Humbug in diesem Bereich erzählt und getan. Wie du das jetzt wiederum berichtet hast, wenn ich mir das vorstelle, ich hätte das erlebt, ich sitze da vor dem Tonband mit der Freundin zusammen und höre Rauschen und es wird gefragt, wie viel seid ihr und es kommt direkt, kam das direkt danach? Sofort. Das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, da wäre mir auch wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Ja. Und meinetwegen können wir jetzt alle sagen, nein, das war NDR 2. Auf NDR 2 hat gerade der Moderator den Satz gesagt, wir sind vier Konzerte oder sonst irgendwas in Norddeutschland. Und nur zufällig ist gerade das in diesem Moment ins Weiße Rauschen. Und vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist es ja auch so, dass gerade irgendwas durchgeflutscht ist von irgendeinem Sender, ja, die gerade sagten, wir sind vier. So. Aber das wäre schon ein komischer Zufall. Ja, das Thema heißt ja auch Gott sei Dank Gänsehaut und nicht paralytische Situationen oder sonst irgendwas. Aber ich kann dir nur sagen, in diesem dunklen Haus, in dem auch der Tod herrschte vorher, und dann noch diese dunkle B1 zurück von Schöning, meine Güte, also das ist nicht nötig. Also ich sag mal, man muss nicht alle Erfahrungen im Leben machen. Ich glaube, da hätte ich das Licht in meinem Käfer auch angelassen. Also ja. So. Ja, weil du hast wirklich das Gefühl, dein Sitz sein. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz sagen, was das positive Ergebnis war. Und das ist richtig banal. Ich bitte das zu entschuldigen, aber es war so. Paul Potts, Nessun Dorma, damals in Britain's Got Talent. Nicht dieser schräge Typ mit seiner Zahnlücke, dieser schlecht sitzenden Jacke, singt Nessun Dorma. Ich weiß nicht, du weißt nicht genau, worum es gerade geht. Das war doch dieser. Den Sänger, ja. Ich weiß nicht, wo. Ja, natürlich. Ja, wo hast du ihn gesehen oder gehört? Nur genau die Sendung. Genau diese Sendung. Ach, die Sendung. Also das ist eine Sendung, die heißt nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern England sucht den Superstar. Ja, ganz oder genau. Großbritannien. Und da hat er gewonnen. Und du hast die Originalsendung gesehen. Ja, vor allen Dingen diese allererste. Also wirklich noch so richtig mit so einer blöden Nummer, wie so ein Marathonläufer schräg auf dem Jackett da so rauskam und what's your turn to sing opera? Und alles guckt so richtig abfällig, ja. Was will der denn? Ist der besoffen oder was? Wie sieht der denn? Der singt doch nicht Oper. Und die ersten drei Töne, die der macht, verändern die Welt. Unglaublich. Und wenn ich darüber spreche, kriege ich jetzt auch schon wieder eine Gänsehaut. Und das war meine positive Gänsehaut. Das habe ich mir auch aufgenommen. Dass, wenn ich hier Frust habe im Job, dann gucke ich mir das mal an, dann sage ich mir, so geht's. Ja? Wie kommt dass das die doch alle meckern. Wie kommt das, dass du diese Sendung guckst im Original? Das war Zufall. Das war einfach Zufall. Das war über Internet-TV. Ach so. Britain's Got Talent und ich, eine gute alte Freundin in England, sagt, oh du bist ganz gut und manchmal echt nette Leute und ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Und ich war aber Gott sei Dank an dem Tag dabei. In Anlehnung an dein Erlebnis gab es ja dann auch diesen Werbespot, ne? Ich glaube, der Telekom oder wer da immer das war, wo die Leute dann auch alle ganz demütig fast da saßen und ergriffen waren. Kann ich voll verstehen. Der könnte, also wer hätte ich eine Werbeagentur, könnte der Spot von mir sein. So ging es mir auch. Das ist ein ehrlicher Werbespot. Also man hört das, es fällt einem die Kinnlade runter und irgendwie spricht Gott zu einem oder sonst irgendwas. Weil glaubst du? Spitze. Pass auf, glaubst du, dass es an seiner Stimme gelegen hat oder an dem Stück, das er interpretiert hat? Alles. Beides zusammen. Es hat vor allen Dingen einen hervorragenden Kontrast gelegen. Ja, also wirklich genauso wie dieser Typ ganz rechts, da gab es ja links diesen sehr britisch aussehen, in der Mitte dieses hübsche Mädchen, ein bisschen puppenhaft, die auch sagte, ich habe Goosepimples, Gänsehaut, wie unser Thema hier heute ist. Und rechts dann dieser Mad Max-Verschnitt. Ja. Und der sagte auch, du bist Handyverkäufer und du tatst das. Ich kann es nicht glauben. Wahnsinn. You're perfect. Und so war's. Also. So wie der da auftrat und dann das da raushaute. Die Gänsehaut von Matthias. Wir sind vier und Paul Potts. So ist es. Ich danke für den Anruf. Danke auch. Alles Gute. Tschüss. Ciao, weiter. Tschüss. Ciao. Sandra, 23. Guten Morgen. Hallo, Sandra. Sandra rumpelt noch ein bisschen im Zimmer rum. Da muss noch einiges aufgeräumt werden, das verstehe ich, bevor wir anfangen zu sprechen. Ich glaube, jetzt ist Sandra da. Ja, tut mir leid. Sandra. Ja, hi. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Dass du auch heute hier bei mir bist in der Sendung. Zu unserem tollen Thema Gänsehaut. Genau. Erzähl. Ja, und jetzt my turn. Hier, ich fange mal so an. Ja, fang mal so an. Genau. Wir haben nämlich vor einem Jahr haben wir uns so ein Kaninchen gekauft, ja? Wer ist wir? Dein Freund und du? Nein, Quatsch, unsere Familie. So. Ja, ein so Kaninchen. In der Familie, so ein Haustier. Ein Kaninchen als Haustier, okay. Genau, so ein Albino. Ja. Auf jeden Fall, der war immer so fröhlich, weißt du, wir haben den immer im Garten gehalten und der sprang dann rum und dann ging der manchmal in den Käfig, hat so ein freies Leben geführt und so. Mhm. Und eines Morgens, so wache ich auch so, dann liegt er da so tot im Käfig. So. Ich so, scheiße. Erklär das jetzt deinem kleinen Bruder, dass der Hase tot ist. Hm. Ja, und dann, ja, tut mir leid, der Hase ist tot und so ging's. Und dann hat er gesagt, ja, dann müssen wir den jetzt aber beerdigen. Sagt der kleine Bruder. Ja. Der ist wie alt? Ja, der war damals halt 9, aber jetzt halt 10. Okay. Dann sagt der kleine Bruder, dann müssen wir ihn beerdigen. Genau, machen ja kleine Kinder meistens. Sehr pragmatische Überlegung. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sind wir hinten in den Garten gegangen, haben gesagt, dann vergraben wir den hier. Ja. Ja, haben wir den in Karton getan, also nicht in Karton direkt, wir haben den eigentlich so reingetan, das ist halt dumm, ne? Mhm. Aber wir haben den so reingetan, haben den vergraben und fertig war für uns, ja? Mhm. Und am nächsten Morgen gehe ich morgens in den Garten, da stand noch der Käfig, weißt du, den wollte ich auch sauber machen und meinen Keller tun oder so, mhm, konnte ja nicht da rumstehen. Mhm. Gehe ich dahin und da liegt auf einmal der Hase im Käfig. Tot. Ja, immer noch tot. Aber obwohl blank, sauber, aber tot. Obwohl er vorher beerdigt worden war. Ja, ja, kein Dreck, gar nichts. So, war er, nochmal Frage, habe ich gerade nicht verstanden, mit dem Karton. War er mit dem Karton beerdigt worden oder ohne Karton? Ohne Karton. Ohne Karton, ohne Karton, ohne alles. Einfach nur. Einfach in die Erde rein. Genau. Ja, aber jetzt hör mal zu. Ja, ich höre zu, ich bin ganz, ganz gruselig drauf. Ja, war ich auch. Du, boah, ich so, was ist denn jetzt los? Ja, was ist das? Also ich hab sogar so psychische Störungen gekriegt. Ich habe gedacht, ist das gestern passiert, dass wir den reinnehmen? Oder habe ich das auch so traumatisch aufgefasst und habe das vergessen oder sowas? Der Käfig, der Käfig stand genau wo? Also der stand so, also ich muss sagen, neben so bei uns im Garten und den Nachbarn ist kein Zaun, weißt du? Ja. Und der stand dann so an der Ecke so, also zwischen unserem und deren Garten so. Wie viele Meter vom Grab entfernt? So ungefähr. Ja, also viele Meter, okay. Bestimmt 7 Meter oder so. Okay, jetzt halte uns nicht so lange in Spannung, wir halten es gar nicht aus. Ja, okay, komm, ich erzähl's dir jetzt. Bitte. Auf jeden Fall 3 Tage lang grübeln, da schellt's auf einmal an der Tür, 3-4 Tage später. Mhm. Ich mache auf meine Nachbarin. Ich so, was ist denn los? Die meint so, ja, ich muss mal mit dir reden. Ich so, ja, ist okay. Da kommt die an und die hat so 2 Töchter, 12 und 15 Jahre. Mhm. Meint die so, du, ja, halt, ja, mein Hund, weißt du? Und der Hund hat den Hasen ausgegraben, mhm, und ist dann mit dem Hasen im Maul nach Hause gelaufen. Die beiden Töchter, die dachten dann, scheiße, der Hund hat den Hasen umgebracht. So. Weißt du, und dann haben die gesagt, ja, wie sollen wir das jetzt erklären, dass der Hase tot ist und so. Und diese beiden Kinder nehmen dann den Hasen, den toten Hasen, ja. Machen ihn schön sauber? Ja, duschen, baden, föhnen und tun den wieder rein. Und ihr solltet glauben, dass der Hase in der Nacht verschieden sei in dem Käfig. Genau. Ja, dass er dann, nein, die wussten ja nicht, dass er davor tot war. Ja, ja, aber also ihr sollt das denken, ne? Dass er genau, dann, dass er im Käfig gestorben ist. Ich verstehe. Ja, ich für einen Schock hatte. Ja, und dein kleiner Bruder erstmal. Ja, den habe ich das nicht gesagt. Ach so. Ich bin doch nicht doof. Na ja. Neunjährigen Kind. Na ja. Kennst du Friedhof der Kuscheltiere? Ja, klar. Ja, als du den dann gesehen hast und frisch geföhnt und geputzt lag der dann tot im Käfig, hast du ihn dann schnell wieder rausgenommen und neu beerdigt? Ja, nee, ich habe den in die Tonne geworfen. In die Tonne? Ja, was soll ich machen? Ja, weiß ich ja nicht. Im Augenblick, weißt du... Stell dir mal vor, am nächsten Tag hätte er schon wieder im Käfig gelegen. Ja, boah, das dachte ich auch. Ich dachte, ich werde nicht mal los oder so. Ich schwöre es dir. Also kennst du diese Hausschuhe, ne? Diese großen da mit Öhrchen und so. Ja, ja, ja. Weißt du, ich hatte auch so welche, die habe ich weggeschmissen. Ja. Ich dachte immer, der Hase liegt im Zimmer oder sowas. Voll die krassen Sachen. Aber das ist ja nun, die Sache hat sich ja nun erklärt und aufgelöst. Naja, schon, aber weißt, in dem Moment, das war schon eine Steigerung von Gänsehaut. Ich meine, Gänsehaut hat ja jeder mal, ne? Ich verstehe. Mich hat's auch sehr stutzig gemacht. Ja, so heißes Wasser über den Kopf geschüttet oder sowas. Noch krasser wäre gewesen, wenn der Hase im Käfig gesessen hätte, lebendig. Ja, da habe ich auch gesagt, den Kindern danach, weißt du, habe ich gesagt, warum seid ihr nicht in den Zoohandel gegangen und habt einen gleichen Hasen gekauft? Ja, dann wärst du ja völlig übergeschnappt. Ja, dann wäre ich reif für die Klappe. Da hätte ich aber wirklich, weißt du, dann hätte ich das genauso bei Friedhof der Kuscheltiere, ja, genau. Wenn jemand stirbt, dann vergraben. Mann. Ja, irre Geschichte. Schön, dass du uns erzählt hast, Sandra. Dankeschön. Ja, bitte schön. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. Und herzlich willkommen, Anne, 22. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. So, deine Gänsehautgeschichte. Ja, ich habe einen Freund und noch nicht so lange, seit Januar. Ja. Und wir sind auch sehr glücklich miteinander und zufrieden und so, aber es gibt so bestimmte Stellen, wenn er mich berührt, zum Beispiel das Ohrläppchen oder so, dann bekomme ich Gänsehaut. Aber nicht von der schönen Sorte, sondern wirklich im Sinne von frieren. Ach so, nicht von der schönen Sorte? Nee. Also er ist dir so unangenehm? Ja, genau. Also wenn er dein Öhrchen küsst? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also wenn du nur das Öhrchen mit seinen zarten Lippen berührt, nee, das geht gar nicht. Dann frierst du und bist ganz... Ja, ja. Dann kriege ich wirklich Gänsehaut. Also das sieht man richtig. Er macht sich da immer drüber lustig. Und es ist nur das Öhrchen? Ja, also im Großen und Ganzen ja. Es gibt andere Sachen, wo es ähnlich ist, aber nicht so extrem. Wo ist denn noch eine Stelle, wo es nicht so ganz extrem ist, wo es aber auch dann eine Gänsehaut macht? Oh, das kann dann zeitweilig alles sein. Also ich merke das dann im Voraus, wenn ich dann das nicht haben kann. Aber also ist das nicht... Beim Ohr ist es immer, aber an anderen Stellen manchmal auch. Ist es nur am Ohrläppchen oder auch so im Nee, er darf nicht mal in die Nähe kommen. Wenn er dir ganz zärtlich ins Ohr hineinküssen würde. Ich krieg schon eine Gänsehaut. Also, weißt du, ich verstehe, wenn er mit der Zunge in dein Ohr gehen würde. Boah, nee. Das geht überhaupt nicht. Nee. Dann überhaupt, ich bin sehr empfindlich. Also, dann ich bin sehr kitzelig, er darf mich bloß nicht zu vorsichtig anfassen, dann kriege ich einen Lachflash und es ist ganz furchtbar. Aber dann hat dein armer Freund es aber auch schwer mit dir. Ja, hat er. Mann, dann ist es schwer, dich zu verwöhnen. Ja. Erotisch. Weil man ja nicht genau weiß, wo man anfassen soll und wie man anfassen soll. Und mittlerweile hat das ganz gut raus, aber wenn er mich ärgern will, dann weiß er auch, was er machen will. Öhrchen, einfach nur Öhrchen. Genau. Aber wenn er das mit dem Ohr macht, dann ist auch so jede sexuelle Erregung für dich dahin, ne? Ja. Also absolut. Absolut. Das ist keine sexuelle Gänsehaut. Nee, überhaupt nicht. Aha. Das ist auch genau entgegengesetzt. Also wenn es das rechte Ohr ist, ist es die linke Körperseite, bei der die Gänsehaut entsteht. Verstehe. Ach so. Also so seitenverkehrt dann. Ja. Ja. Ich habe schon überlegt, ob das irgendwie mit dem Gehirn zusammenhängt, das ja auch so seitenverkehrt vielleicht agiert. Wie ist es denn, ich frage jetzt mal ganz, ganz krass, wie ist es denn so beim Geschlechtsverkehr? Gibt's den auch? Hatten wir noch gar nicht. Ach, den hatte der noch gar nicht? Nee. Ach so, ihr tastet euch ganz langsam an. Ja. Aber sehr langsam dann. Weiß ich nicht. Ist das sehr langsam? Nein. Ich frage nur. Seit Januar zusammen. Aber so Petting, so rumfummeln und so war schon. Ja. Ja. Bist du Jungfrau noch? Ja. Ja. Ja, ist doch nichts gegen zu sagen. Also, wenn ihr euch da vorsichtig ranarbeitet. Aber es macht dir Spaß. Im Grunde genommen schon. Es sei denn, dann kommt da meine Ohren. Ist mir schon klar. Ist mir schon klar. Die Öhrchen dürfen nicht berührt werden. Mann, ja, also das muss man natürlich als Freund dann lernen. Wie ist die zarte Freundin so gestrickt? Ja, da muss man ganz viel Rücksicht drauf nehmen. Ja, ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist irgendwie total lustig. Weißt du, was ganz lustig wäre, wenn ihr jetzt nach viel intensivem Suchen und Probieren eine Stelle an deinem Körper entdeckt, wo du eine absolut positive Gänsehaut kriegst, wo du richtig verrückt wirst sozusagen. Könnte ja auch sein. Ja, wo du nur noch sagst, mehr bitte, bitte noch mehr, noch mehr. Man weiß es nicht, ob es das gibt. Da gibt es noch viel zu erkunden. Bestimmt. Ja. Sehr nett, dass du uns das erzählt hast, liebe Anne. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ich wünsche dir und deinem Liebsten alles Gute. Ja, danke. Und hab viel Spaß bei uns Sex. Ja. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Gänsehaut. 1.59 Uhr und 35 Sekunden. Morgen sind wir auch wieder da. Um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Heute war in der Technik Henrik Hage. Morgen mit der freien Themennacht. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ihr könnt morgen natürlich wie immer auch schon ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. 0800 220 5050. Schlaft schön. Bis dahin. Ciao.